Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Willkommen zum Hörspiel am Sonntag, meine Damen und Herren. Sie hören heute Nadia Etoilée nach dem Roman des französischen Surrealisten André Breton. Die Erzählung beginnt mit der zufälligen Begegnung eines Mannes und einer jungen Frau, die sich Nadia nennt. Sie ist auf geheimnisvolle Weise mit ihm vertraut und nähert sich rein intuitiv seinem Leben und seinen Gedanken. Die Erzählung erschien 1928 und gehört zu den Standardwerken des Surrealismus. Denn Nadia ist in den Augen Bretons ein Symbol für den Surrealismus. Sie ist Sinnbild der Liebe, die zur verrückten Liebe, der l'amour fou, zu werden droht. Sie steht für die Verherrlichung des Lebens und ist gleichermaßen im Besitz seherischer Fähigkeiten. Das Hörspiel Nadia Etoilée ist eine Produktion aus dem Jahr 1959. Es vereinigt die wesentlichen Szenen des Buches sowie einige andere Texte, unter anderem Verse Charles Baudelaires sowie eine Litanei zur Verherrlichung des weiblichen Körpers aus der Gedichtsammlung Le Revolver Cheveux Blanc. André Breton, der 1896 geboren wurde und 1966 in Paris starb, beschließt diesen Text mit der berühmt gewordenen Definition der Schönheit. Die Schönheit wird konvulsiv sein oder sie wird nicht sein. André Bretons Nadia, eine Mischung aus Traktat, Tagebuch und Erzählung, erschien zum ersten Mal im Jahre 1928. Das kleine Buch mit seinen halb konventionellen, halb befremdlichen Fotografien gehört neben L'amour fou aus dem Jahre 1937 und den verschiedenen Manifesten zu den bedeutendsten Schriften des heute 62-jährigen Mitbegründers und orthodoxen Vertreters des Surrealismus. Entsprechend einer Lebenshaltung und Kunstauffassung, die alle entscheidenden Offenbarungen von den Launen des Zufalls sozusagen aus dem Unterbewussten des Daseins erwartet, befragt der Verfasser in diesem Buche eine Reihe merkwürdiger Vorkommnisse seines Pariser Alltags um ihre tiefere Bedeutung. Die Mehrzahl dieser Erlebnisse ist näher oder ferner mit der Person einer weiblichen Straßenbekanntschaft verknüpft, deren Existenz in all ihrer banalen Fragwürdigkeit doch wie von einer Aura des Seltsamen und Wunderbaren umgeben ist. Nadja, so nennt sich die junge Frau, scheint mit geheimnisvollen Mächten im Einverständnis, die sich ihrer bedienen, um dem Dichter orakelhafte Winke und Botschaften zukommen zu lassen. Nadja ist gewissermaßen ein Wesen aus einer Zwischenwelt, ein aus einer Sphäre verschlagener Elementargeist, eine Pythia, ein Medium. In den Augen ihrer Umgebung allerdings nur ein psychiatrischer Fall, der in der Klinik endet. Der Zusammenhang mit jener Neigung der Romantik, die weiblichen Grundkräfte der Welt aufzurufen, ist hier nicht zu verkennen. Zugleich aber wird jede Transzendenz geleugnet, widerrufen. Und alle Aufmerksamkeit gilt diesem einen Leben mit allen seinen Möglichkeiten leidenschaftlicher Steigerung. Das Hörspiel nun vereinigt die wesentlichen Szenen des Buches, die fast wortgetreu übernommen wurden, sowie einige andere Texte, darunter Verse Baudelaires, Zitate aus anderen Schriften Bretons und eine Litanei zur Verherrlichung des weiblichen Körpers aus der Gedichtsammlung Le Revolver à Cheveux Blancs. Eingeblendet wurden ferner einige fragmentierte Szenen aus einem pathologisch-kriminalistischen Boulevardreißer, den der Verfasser in der Einführung zu Nadja erzählt und kommentiert. Das Stück, dessen Aufführung in einem Pariser Theater der 20er Jahre auf Breton einen so nachhaltigen Eindruck gemacht hat, spielt in einem Mädchenpensionat und zeigt, wie eines der Mädchen einer Untat zum Opfer fällt, deren Entdeckung durch einen gellenden Schrei markiert wird. Das Ganze ist sehr bewusst als eine Montage konzipiert, bei der es weniger auf die logische Kontinuität der Handlungsführung als auf gewisse Schockwirkungen und auf klangliche Bezauberung abgesehen ist. Es handelt sich gewissermaßen darum, Bretons Theorie der konvulsivischen Schönheit durch ein ohrenfälliges Beispiel zu erläutern. Hierbei treten die dramatischen und epischen Elemente zugunsten der eigentlich lyrischen zurück und es entsteht, unterstützt von den verschiedenen Formen konkreter Musik, eine Art eigenwüchsiges Hörgedicht. Ein akustisches Ballett. Endlich geht der Turm des Schlosses von Angot in die Luft und ein Schneegestöber von Taubenfedern zerschmilzt, wie es den Boden des großen Hofes berührt, dessen rötliches Dachziegelpflaster nun von echtem Blut überströmt ist. Die Schönheit wird konvulsivisch sein oder sie wird nicht sein. Mit dem Ende meines Hauches, in welchem der Deine beginnt. Wenn du es wolltest, wäre ich nichts für dich oder nur eine Spur. Der Löwe schlägt seine Pranke in die Brust des Weinstocks. Lieber die Rose als die Schwärze, doch beide stimmen zusammen. Vor dem Geheimnis begreife mich, Thomas Stein. Du bist mein Herr und Meister. Ich bin nur ein Staubkorn, das in deinem Mundwinkel atmet oder vergeht. Ich will die Heiterkeit mit nass geweintem Finger berühren. Und warum diese schwankende Waage im Finstern eines Loches voll Eierbriketts? Man soll seine Gedanken nicht mit dem Gewicht seiner Schuhe beschweren. Ich wusste alles, immer wollte ich in meinen Tränenbächen lesen. Die Heimleiterin, ich habe von meiner Enkelin einen ziemlich verwirrten Brief erhalten, in dem sie mich anfleht, sie zu besuchen. Bitte, sagen Sie mir, was geht hier vor? Gnädige Frau, es besteht nicht der geringste Anlass zu Befürchtungen. Um diese Zeit des Jahres sind die Kinder immer etwas nervös. Es dürfte wohl genügen, wenn ich die Kleine herkommen lasse, damit sie selber feststellen, ob sie Veranlassung hat, sich über irgendetwas zu beschweren oder über irgendwen. Wer da? Bist du es, Nadja? Ist es wahr, dass das Jenseits, das ganze Jenseits schon in diesem Leben enthalten ist? Ich kann dich nicht verstehen! Wer da? Bin ich es nur? Bin ich es selbst? Am 4. des vergangenen Oktober, nach einem jener gänzlich unbeschäftigten und trübsinnigen Nachmittage, wie ich sie so häufig verbringe, befand ich mich gegen Abend in der Rue Lafayette. Musik. Wo gehen Sie hin? So zart und leicht, dass Ihre Füße kaum den Boden berühren. Zu meinem Friseur auf dem Boulevard Magenta. Entschuldigen Sie meine Kleidung, aber ich bin mittellos und kann mich nicht besser anziehen. Ich bin vor 2 oder 3 Jahren aus Lille gekommen. Dort bin ich geboren. Und dort habe ich einen Studenten gekannt, der mich liebte. Und den ich wieder liebte. Eines Tages beschloss ich, ihn zu verlassen, ohne dass er darauf gefasst war. Ich wollte ihm nicht zur Last fallen. So kam ich nach Paris. Ich habe ihm mehrmals geschrieben, doch nie meine Adresse angegeben. Dann aber, es mochte wohl ein Jahr vergangen sein, habe ich ihn getroffen. Wir waren beide sehr überrascht. Er fasste mich bei den Händen, schaute mich an und dann wunderte er sich, wie sehr ich mich verändert hätte. Mein Blick fiel auf eine seiner Hände. Ich konnte einen Schrei nicht unterdrücken, als ich bemerkte, dass die beiden letzten Finger völlig miteinander verwachsen waren. Hast du dich verletzt? Er streckte mir seine andere Hand hin, welche die gleiche Missbildung zeigte. Wie ist das nur möglich? So lange hat man mit jemand zusammengelebt, hat alle erdenklichen Gelegenheiten gehabt, ihn zu beobachten. Hat sich bemüht, seine geringsten körperlichen und seelischen Besonderheiten zu entdecken. Und am Ende kennt man ihn so schlecht, dass man sowas nicht einmal bemerkt. Glauben Sie, kann Liebe das schaffen? Und er war so verärgert. Da blieb mir nichts übrig, als zu schweigen. Diese Hände. Dann sagte er etwas, das ich nicht verstehe. Es kam ein Wort darin vor, das ich nicht verstehe. Er sagte, Tolpatsch, ich gehe nach Elsaß-Lothringen zurück. Das ist die einzige Gegend, wo Frauen sich auf die Liebe verstehen. Warum Tolpatsch? Können Sie mir das erklären? Das heißt gar nichts. Aber diese Gemeinplätze über Elsaß-Lothringen finde ich abscheulich. Der Kerl muss ein rechter Trottel gewesen sein. Und dann ist er abgereist? Und Sie haben ihn nie wiedergesehen? Nein. Umso besser. Ich habe mir einen Namen ausgesucht. Nadja. Weil das auf Russisch der Anfang des Wortes Hoffnung ist. Und weil es nur der Anfang ist. Die Menschen sind töricht. Sie verzweifeln an der Liebe. Und ich teilte ihre Verzweiflung. Sie lassen sich von der Vorstellung knechten, die Liebe sei immer etwas, das hinter ihnen liegt und niemals vor ihnen. Die vergangenen Jahrhunderte, die Lüge des Vergessens mit 20 Jahren. Sie dulden es, ja, sie wollen unbedingt, dass die Liebe nicht für sie bestimmt sei, mit ihrem ganzen Gefolge von Erleuchtungen, diesem Blick auf die Welt wie aus den Augen aller Seher und Propheten. Und dennoch verheißt jede künftige Stunde jedem Menschen das ganze Geheimnis des Lebens, das nur darauf wartet, sich ihm eines Tages in einem anderen Wesen zu offenbaren. Mein Vater, ein so schwacher Mann. Wenn Sie wüssten, wie schwach er immer war. Und Mutter war ganz anders. Sie ist eine brave Frau. Genau das, was die Leute meinen, wenn sie jemand eine brave Frau nennen. Durchaus nicht die Frau, die mein Vater gebraucht hätte. Ich mag sie sehr gern, Mutter. Um nichts in der Welt möchte ich ihr Kummer machen. In den Briefen, die sie mir schreibt, rührt mich am meisten die Nachschrift. Ich gebe alles Übrige dafür her, wenn ich zuletzt lese. Ich frage mich, wozu du eigentlich in Paris bist und was du da treibst. Arme Mutter, wenn sie wüsste. Es gibt doch tüchtige Menschen. Finden Sie? Aber darum handelt es sich gar nicht. Ich meinerseits, ich hasse diese Knechtschaft aus ganzen Kräften, die man mir immer als etwas Wertvolles anpreist. Ich beklage den Menschen, dass er zur Arbeit verurteilt ist. Dass er sich ihrem Allgemeinen nicht entziehen kann. Aber was mich für ihn einnimmt, ist nicht die Härte seiner Mühsal, sondern immer nur die Heftigkeit des Protestes, mit dem er sich dagegen auflehnt. Wissen Sie, meine Gesundheit ist sehr gefährdet. Der Arzt hat mir einen sofortigen Kuraufenthalt im Gebirge verordnet. Im Gebirge? Ich bin fest überzeugt, dass eine körperliche Beschäftigung den gleichen Dienst tun würde, statt dieser Kur, die ich mir nicht leisten kann. Doch man hat mir überall nur einen lächerlichen Lohn geboten. Immerhin, ein Bäckermeister versprach mir einen Tageslohn von 17 Francs. Dann hat er mich noch einmal betrachtet und hat sich verbessert. 17 oder auch 18. Und ich habe ihm geantwortet, 17 ja, 18 nein. Ich muss Sie jetzt verlassen. Wer erwartet Sie? Meine Frau. Ach, Sie sind verheiratet? Ja, dann? Schade. Aber was soll nun aus diesem großen Gedanken werden? Gerade eben noch stand er mir so deutlich vor Augen. Er war wirklich ein Stern, zu dem Sie unterwegs waren. Sie konnten nirgendwo anders hinkommen als auf diesem Stern. Wie ich Sie sprechen hörte, fühlte ich, dass nichts Sie daran hindern könnte. Nichts. Nicht einmal ich. Sie werden diesen Stern niemals sehen können, wie ich ihn sah. Ob Sie das begreifen? Er ist wie das Herz einer Blume ohne Herz. Wo essen Sie zu Abend? Wo? Nun, hier oder dort. Wie es gerade kommt, das ist immer so. Wer bist du? Ich bin die irrende Seele. Wenn es Ihnen recht ist, treffen wir uns morgen in der Bahn der Ecke der Rue Lafayette und des Faubourg Poissonnière. Dann müssen Sie mir einige Ihrer Bücher mitbringen. Nein. Das Leben ist ganz anders, als was man schreibt. Doch, versprechen Sie es mir. Wissen Sie, was mir an Ihnen am meisten gefällt? An Ihrer Sprache, Ihrer ganzen Art? Die Einfachheit. Guten guten Tag, Großmutter. Aber was soll denn das bedeuten? Worüber hast du dich zu beschweren? Bist du nicht glücklich bei uns? Warum hast du deiner Großmutter geschrieben? Bitte sage uns, ob du Anlass hast, über jemand Klage zu führen. Nein, gar nichts. Sehen Sie, warum sollte die Kleine nicht noch bis zur Preisverteilung hierbleiben, die in einigen Tagen stattfinden wird? Schau, mein Kind, du wirst hübschartig hierbleiben, bei dem Fräulein Direktor und bei deinen kleinen Freundinnen. Willst du? Na also, dann geh schön. Madame, Sie sehen mich. Ach ja, ich danke Ihnen. Die Funkstation der Eagle Sabler hat das Bruchstück eines Funkspruchs aufgefangen, der am Sonntagabend um 21.52 Uhr von dem Pillerer aufgegeben worden war. In dem Funkspruch hieß es namentlich, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Aber es fehlten die näheren Positionsangaben, wo das Flugzeug sich zu diesem Zeitpunkt befand. Und infolge der sehr schlechten Wetterlage und der damit verbundenen Störungen konnte der Funker keinen weiteren Satz verstehen. Die Verbindung blieb unterbrochen. Der Funkspruch war auf einer Wellenlänge von 625 Meter gesendet worden. In Anbetracht der Empfangsstärke glaubte der Funker, das Flugzeug auf einem Umkreis von 80 Kilometer um die Eagle Sabler lokalisieren zu können. Heute, den 5. Oktober, traf Nadja als Erste ein, vor der vereinbarten Zeit. Sie ist nicht mehr die gleiche wie gestern. Recht elegant, ganz in Schwarz und Rot mit einem reizenden Hut, den sie abnimmt. Wobei ihr hafergelbes Haar sichtbar wird, das auf seine unglaubliche Unordnung verzichtet hat. Sie trägt seidene Strümpfe und im Unterschied zu gestern sehr kleidsame Schuhe. Haben Sie lange gewartet? Nein. Nein. Sie sind ja gekommen. Mir scheint aber. Nein, ich bin etwas ungeduldig. Nein, ich glaube nicht. Manifest des Surrealismus. Die verlorenen Schritte. Die verlorenen Schritte. Aber die gibt es doch gar nicht. Durchs Heidekraut, Schamberg, der Menhir. Oh, ich sehe den Dichter, wie er an einem Wald vorbeikommt. Nein, er geht um den Wald herum. Er findet keinen Zugang, er geht nicht hinein. Scheucht Marder und Wiesel aus ihrem Stahl. Aus ihrem Stall. Marder und Wiesel. Ja, ich sehe die scharfen Kanten der Schlupflöcher, die kalten Flüsse. Aus ihrem Stall. Zermalmt das Geknister der Maikäferschwärme. Savann. Oh, das ist der Tod. Als ich in Paris eintraf, lernte ich einen Mann kennen, der schon beinahe 75 war, der nie wollte, dass ich hier führe, wer er sei. Er ist dann nach Senegal zurückgefahren. Der nächste war ein Amerikaner. Er nannte mich Lena, zur Erinnerung an seine Tochter, die ihm gestorben war. Das ist sehr zärtlich, sehr rührend, nicht wahr? Manchmal aber konnte ich es nicht mehr ertragen, dass er mich so nannte, wie im Traum. Lena, Lena. Dann strich ich mehrmals mit der Hand vor seinen Augen auf und ab, ganz nahe, so wie jetzt, und sagte, nicht Lena, Nadja. Nadja erschien mir vom ersten bis zum letzten Tage als ein schweifender Genius. Gleichsam als einer jener luftigen Geister, die man vermittels gewisser magischer Bräuche eine Weile an sich fesseln kann, an deren gänzliche Unterwerfung jedoch nicht zu denken ist. Sie ihrerseits, das weiß ich, ihr geschah es, dass sie mich im wörtlichen Sinne für einen Gott hielt. Sie glaubte, ich sei die Sonne. Ich erinnere mich auch. Und nichts hätte in jenem Augenblick schöner und tragischer sein können. Ich erinnere mich, dass ich ihr schwarz und kalt erschien. Gleich einem Menschen, den der Blitzstrahl zu Füßen der Sphinx hingestreckt hätte. Ich sah ihre Farnkrautaugen des Morgens sich auftun. Über einer Welt, wo der mächtige Flügelschlag der Hoffnung sich kaum unterscheidet von den anderen Geräuschen, denen des Schreckens. Und bisher hatte ich nur solche Augen gekannt, die sich vor dieser Welt verschlossen. Ich sehe ihre Wohnung, ihre Frau, brünett natürlich, klein, hübsch und da ist ein Hund neben ihr. Vielleicht noch, aber anderswo eine Katze. Für den Augenblick sehe ich sonst nichts. Ein Spiel. Sag etwas. Irgendetwas. Eine Zahl, einen Vornamen. Zum Beispiel zwei. Zwei was? Zwei Frauen. Wie sehen sie aus? Sie sind in Schwarz. Wo befinden sie sich? In einem Park. Weiter. Was tun sie? Schau, das ist doch ganz leicht. Warum willst du nicht spielen? Ja, so rede ich mit mir, wenn ich allein bin. Wenn ich mir allerlei Geschichten erzähle. Und nicht nur bloße Geschichten. Das ist sogar ganz die Art, wie ich lebe. Bis morgen. Soll ich jetzt hin? Aber ich weiß schon. Das ist ganz einfach. Ich gehe langsam die Rue Lafayette entlang bis zum Faubourg Poissonnière. Und so komme ich dann wieder an die Stelle, wo wir zusammen waren. Zu erledigen. Es geht mir gut, danke. Ach, mein Leben. Immer das Gleiche, nichts Besonderes. Seit dem letzten Jahr um die gleiche Zeit. Die Schülerinnen waren etwas anstrengender. Zum Glück sind einige darunter, die begabter sind. Hübscher. Anmutiger als die anderen. Mit denen ich im guten Einvernehmen stehe. Schau her. Aber damals machtest du dir noch keine Spritzen. Nein. Oh, weißt du, jetzt. Und du, was ist bei dir? Sag. Ja, auch hier gibt es ein paar neue Schülerinnen, die sehr reizend sind. Eine vor allem, ein sanftes Geschöpf. Da, schau, mein Herz. Da ist sie. Aber was gibt es denn? Nadja! Hallo? Hallo! Sagen Sie mir doch, was ist los? Es ist manchmal so schrecklich, allein zu sein. Ihr seid meine beiden einzigen Freunde, André und Sie. Das Warten. Der Neid. Der Neid. Das Geld. Das Geld. Das Geld. Das Geld. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt, aber finde ein wenig Zeit und schreib ein paar Zeilen an deine Nadja. Der menschliche Reflektor ist die Seele der Liebenden. Verzauberung Nadjas. Der Traum der Katze. 13. Der Gruß des Teufels. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oktober. Um nicht zu lang herumstreifen zu müssen, verlasse ich meine Wohnung gegen 4 Uhr. In der Absicht, mich zu Fuß zu dem Café à la Nouvelle France zu begeben, wo ich Nadja um 5:30 treffen soll. Entgegen meiner sonstigen Gewohnheit wähle ich den rechten Gehsteig der Rue de la Chaussée d'Antin. Ah. Nadja. Ich suche holländische Bonbons. Das ist der einzige Grund, warum Sie mich hier treffen. Es handelt sich um eines jener überraschenden Vorkommnisse von unmittelbarer Gewalt, das dem Bereich der bloßen Feststellung angehören mag, das jedoch allem Anschein nach ein Signal darstellt, ohne dass man eigentlich zu sagen wüsste, was für ein Signal. Welches bewirkt, dass ich auch noch in voller Einsamkeit die unwahrscheinlichsten Helfer habe, die mich davon überzeugen, wie sehr ich mich täuschte, wenn ich mich eine Zeit lang allein am Steuer des Schiffes glaubte. Nadja legt mir gegenüber eine gewisse Zurückhaltung an den Tag, lässt mich ihr Misstrauen fühlen. Sie gesteht, dass sie nicht die Absicht hatte, unsere Verabredung einzuhalten. Wir sind verlegen und ein spürbares Missbehagen will zwischen uns nicht weichen. Ich glaube, jetzt gehe ich nach Hause. Darf ich Sie begleiten? André. Nadja. Ein Kuss ist rasch vergessen. Ich hörte diesen Kehrreim, wie er dahinzog auf den breiten Straßen meines Kopfes, in der Landschaft meines Kopfes. Und ich wusste nichts mehr von meinem Leben, das über den blonden Staub entrollte. Über sich hinaushören wollen, über dieses Rad hinaus, dessen eine Speiche vor mir ein wenig die Gleise des Weges streifte. Wahnsinn. Will noch einen bringen. Ich schlage vor, dass wir gemeinsam auf der Place Dauphine zu Abend essen, wohin Nadja uns versehentlich fahren ließ, statt nach der Ile Saint-Louis. Es dämmert schon. Um allein zu sein, lassen wir uns das Essen im Freien servieren. Scheiße. Los, machen Sie, dass Sie fortkommen. Entfernen Sie sich. Weißt du, hier zu unseren Füßen läuft ein unterirdischer Gang. Er kommt von der rechten Seite der weißen Treppe dort drüben, am Justizpalast. Dann biegt er um das Hotel Henri Quatre. Was ist auf diesem Platz schon alles geschehen? Und was wird noch geschehen? Und die Toten, die Toten! Siehst du das Fenster dort drüben? Es ist schwarz wie alle anderen. Schau gut hin. In einer Minute geht das Licht an. Dann wird es rot sein. Da! Siehst du? Wie grässlich! Schau nur, was in den Bäumen vorgeht. Das Blau und der Wind, der blaue Wind, das habe ich schon mal gesehen. Ein einziges Mal, diesen blauen Wind, der über die gleichen Bäume strich. Das war dort, dort drüben an einem Fenster des Hotel Henri Quatre. Und da war noch eine Stimme, die sagte, du wirst sterben, du wirst sterben. Ich wollte nicht sterben, aber mir war so schwindelig. Wenn man mich nicht gepackt hätte, ich wäre bestimmt aus dem Fenster gestürzt. Wer waren wir vor der Wirklichkeit? Vor jener Wirklichkeit, von der ich weiß, dass sie sich an Nadjas Füße schmiegt wie ein schalkhafter Hund. Wohin waren wir geraten, dass uns die Symbole so hartnäckig verfolgten? Der Dämon der Analogie hatte sich unserer bemächtigt. Letzte Entscheidungen standen uns bevor. Seltsame, außergewöhnliche Gunstbezeugungen wurden an uns verschwendet. Wie wir die Szene entlang gehen, merke ich, dass sie am ganzen Leibe zittert. Komm hierher. Nein, da ist es nicht. Aber sag mir doch, warum musst du ins Gefängnis? Was wirst du denn verbrechen? Ich war auch einmal im Gefängnis. Wer war ich damals? Es ist schon lange her. Und du? Wer warst du? Nicht weiter! Lass uns hier stehen bleiben. Nein, ich will nicht weitergehen. Dieses Fenster da unten im Graben. Ich weiß, man braucht nur lang genug zu warten. Und von dort her kann alles kommen. Dort beginnt alles. Nicht doch. Komm. Nein! Nein! Wer nur mag ich gewesen sein in der Umgebung der Marie Antoinette? Wer nur? Dieser unterirdische Gang. Komm und hör zu. Doch unsere kindlichen Liebe, grünender Garten, Sänge und Küsse und Blumen und Spiele am Rhein. Geigen, die zitternd hinter dem Hügel warten, Krüge von Wein, wenn der Abend sich neigt in dem Hain. Doch unsere kindlichen Liebe, grünender Garten, schuldloser Garten, erfüllt mit verstohlenem Glück. Ob er schon weit in den indischen Meeren verschwimme, ruft man ihn wieder mit klagenden Lauten zurück. Lebt er noch einmal beim Klang einer silbernen Stimme? Schuldloser Garten, erfüllt mit verstohlenem Glück. Ach, deine Stimme. Ich hab Angst. Und dieser Kuss vorhin, da war wie eine Drohung. Diese Hand da über der Seine. Was soll diese Hand, die da wie eine Flamme über das Wasser fährt? Es ist wahr, Feuer und Wasser sind ein und dasselbe. Aber was bedeutet diese Hand? Was hältst du davon? So lass mich doch. Ich will diese Hand betrachten. Weshalb sollen wir fortgehen? Was fürchtest du? Du glaubst wohl, ich sei sehr krank. Ja? Ich bin nicht krank. Aber sag mir, was bedeutet das für dich? Feuer und Wasser. Eine Feuerhand auf dem Wasser. Obwohl das Glück damit gemeint ist? Gewiss nicht. Feuer und Wasser sind ein und dasselbe. Feuer und Gold. Ja, das ist ganz was anderes. Vor einigen Monaten erhielt ich die Nachricht, dass Nadja geistesgestört sei. Ihr wunderliches Betragen auf den Gängen des Hotels habe wiederholt Anstoß erregt, sodass man sich schließlich veranlasst, sie in eine Anstalt zu bringen. Mögen andere ganz überflüssigerweise dazu anmerken, dass es ja so kommen musste, in Anbetracht dessen, was alles vorausging und was noch folgt. Gegen Mitternacht erreichen wir die Tuilerien. Wir bleiben vor einem Springbrunnen stehen und Nadja scheint das Spiel des Wasserstrahls zu verfolgen. Das sind deine und meine Gedanken. Sieh, woher sie alle aufsteigen, bis wohin sie sich erheben und wie es noch hübscher ist, wenn sie wieder fallen. Und dann vermischen sie sich, die gleiche Kraft bemächtigt sich ihrer und wieder werden sie heraufgerissen, halten inne, stürzen. Und so unaufhörlich. Das ist sehr seltsam, Nadja. Wo hast du dieses Bild her? Genau das Gleiche findet sich in einem Werk, das du nicht kennen kannst und das ich gerade gelesen habe. Es handelt sich um den dritten Dialog zwischen Hylas und Philonus von Berkeley in der Ausgabe von 1750. Dort sieht man über dem Text eine Vignette in Kupferstich und darunter steht zu lesen Urge da quas vis sursum erdem, flectitque de ursum. Was dann am Schluss des Buches hinsichtlich der Verteidigung der idealistischen Position eine entscheidende Bedeutung gewinnt. Siehst du den Mann da, der um uns herumstreicht? Der hat mich einmal heiraten wollen. Ich muss dir etwas gestehen. Ich habe ein Töchterchen. Ich vergöttere sie. Sie ist ganz anders als die anderen Mädchen. Sie will ihren Puppen immer die Augen herausnehmen, um zu sehen, was dahinter ist. So, das ist alles. Ich habe eben gespürt, dass ich dir wehtun würde. ist vorbei. Nadja, ist es dir recht, wenn wir uns übermorgen Abend wieder in unserem Café treffen? Einverstanden. Übermorgen Abend in der Nouvelle France. Dieser Ball, das ist ihr Ball. Gleich wird sie da sein. Glaubst du? Wer ist die wahre Nadja? Ist es jenes immer begabte und begabende Wesen, welches nichts so sehr liebte wie die Straße, weil sie ihr die einzigen Erfahrungen bot, die für sie zählten? Die Straße, wo alle, die einer Chimäre nachjagten, ihre Fragen an sie stellen konnten? Oder, warum es nicht zugeben, war sie jene, die bisweilen fiel, weil andere sich berechtigt glaubten, sie anzusprechen und in ihr nichts anderes erblickten als die ärmste aller Kreaturen und die wehrloseste. Heftiges Kopf. Sehnsucht nach Nadja. Heute kein Raum, ich beobachte sie. Wie soll ich das ändern? Mag sie mich beurteilen? Liebe ich sie denn? Gestern zitterte sie. Vielleicht verkehrt. Wie soll sie mir glauben? Du eine Laune? Was tun? Wenn ich sie nur nicht treffe. Wenn ich sie niemals wieder treffe. Ich wüsste nicht mehr. Was kann ich tun? Es sei denn. 7. Oktober. Ich verlasse die Wohnung gegen 3 Uhr, um mit meiner Frau und einer Bekannten in die Stadt zu fahren. Nadja. Diese Geschichte musste ich dir auch erzählen, als ich dich kaum kannte. Dir, die sich nicht mehr zu erinnern vermag. Dir, die du von dem allem, was ich hier sage, wohl nur ein wenig Regen auf deine Hand empfangen hast. Und die Versicherung, dass ich durch jene Tür keine andere jemals eintreten sähe als nur dich. Das lebendigste Geschöpf, das mir auf meinen Weg gesandt wurde. Nur damit ich mit ganzer Wucht die Kraft dessen empfände, was dich nicht beschwert. Auf der Rückfahrt dich, hatte ich 2 Kilo von die das Böse nur vom Hörensagen kennt. Man brachte mich dich, auf das Polizei. Die Allerschönste. Aber ich wurde am gleichen Tage schon wieder dich, die immer zurückkehrt in das früheste Licht. Und die ich eben darum vielleicht nie wiedersehen werde. Ich brauche 500 Francs. Ich werde sie dir morgen mitbringen. Ich habe Nadja noch manches Mal wiedergesehen. Vieles in ihrem Geist ist mir noch deutlicher geworden. Und ihre Art, sich auszudrücken, gewann an Leichtigkeit, an Originalität, an Tiefe. Mag sein, dass ein unaufhaltsames Verhängnis, unterdessen einen Teil ihrer selbst, den menschlich bestimmteren, unterwühlte. Die Kommunion geschieht im Schweigen. Dieser Kuss ist geweiht. Meine Zähne sind statt der Hostie. 8. Oktober. Nadja, da ich dich in unserem Café vergeblich erwartet hatte, versuchte ich, deine Adresse ausfindig zu machen. Endlich erfuhr ich sie. Bitte lass mich doch wissen, wie ich dir den Betrag übermitteln kann, den du vorgestern so dringend benötigtest. Hotel du Théâtre, Rue de Chérois, Paris. Ich bin nicht erreichbar. Man braucht nur ein einziges Mal eine Irrenanstalt betreten zu haben, um zu wissen, dass die Menschen dort zu Irren gemacht werden. Genauso wie man in den Besserungsanstalten die Straßenräuber züchtet. Gibt es wohl etwas Verabscheuungswürdigeres als diese sogenannten Einrichtungen zum Schutz der menschlichen Gesellschaft, die bei dem ersten äußeren Verstoß gegen den Anstand oder den gesunden Menschenverstand irgendeinen Menschen unter anderem Wesen verbannen, deren Nachbarschaft für den Betreffenden nur verhängnisvoll sein kann und ihn vor allem systematisch des Umgangs all jener beraubt, deren moralisches oder praktisches Empfinden gefestigt ist? Oktober. Nadja hat mich durch einen Rohrpostbrief auf 5 Uhr in unser Café bestellt. Erinnerst du dich denn nicht, dass wir uns gestern ausnahmsweise im Regence treffen wollten? Hier, nimm das. Ich bin der Hälfte. Ich bin da aus der französischen Geschichte. Die glorreiche Regierung blutigt die Sex und blutigt die Sie. Kaufen Sie mal, kaufen Sie. Alles mit bunten Darstellungen. Hier sind 2 Frauen. Nehmen Sie die ganze Serie. Hier haben Sie noch 2 Frauen, wenn Sie sich entfernen. Vergiss Gott, die Dame. Vergiss Gott, die Dame. An diesem Tage hatte ich Nadja das Dreifache der vorgesehenen Summe ausgehändigt. Sie stimmte mit der Zahl der verflossenen Tage überein. Die Bilderhefte des alten Verkäufers zeigten Szenen aus einer Epoche, mit der ich mich gerade näher befasst hatte. Und schließlich hat Nadja mich einige Briefe lesen lassen, deren Inhalt mich nicht interessierte, die aber von eben jenem Schwurgerichtspräsidenten waren, dessen Namen wir suchten und in dem Manuskript der Presse Rundschau für die surrealistische Revolution freigelassen hatten. Seit wann wird die Kleine denn eigentlich vermisst? Regen Sie sich nicht auf. Wenn ihr nur nicht zugestoßen ist. Wo kann sie denn nur sein, Herr Doktor? Das ganze Haus, der ganze Garten sind durchsucht worden. Ein sehr fügsames Kind. Vielleicht ein wenig zu ernst. Mein Gott, und eben noch war seine Großmutter da vor wenigen Stunden. Ich habe jemanden nach ihr ausgeschickt. Seltsam. 2 Jahre hintereinander ein solcher Unglücksfall vor den großen Ferien. Letztes Jahr fand man den Leichnam im Brunnen. Das ist komisch, komisch. Wenn etwas komisch ist, dann ist das wirklich komisch. Den ganzen Garten mit der Laterne abgesucht. Unmöglich auch, dass die Kleine das Anwesen verlassen hat. Alle Türen verschlossen, die Mauern, im ganzen Hause nichts. Das ist komisch, komisch. Letztes Jahr, ich habe nichts gesehen. Muss morgen eine neue Kerze aufstecken. Wo sie nur sein mag, die Kleine. Herr Doktor, ja, Herr Doktor, aber komisch ist das doch, komisch. Und gerade gestern ist das Fräulein so Solange angekommen und schon. Wie, was sagst du da? Dieses Fräulein Solange ist wieder hier? Bist du dessen sicher? Oh, das bestärkt mich in meinem Verdacht vom Vorjahr. Lass mich allein. Alles berechtigt uns zu der Annahme, dass es im menschlichen Geist einen Punkt gibt, von dem aus Leben und Tod, Wirklichkeit und Fantasie, Vergangenheit und Zukunft, das Sagbare und das Unsagbare, oben und unten, nicht mehr als Gegensätze wahrgenommen werden. 10. Oktober. Wir essen zusammen im Restaurant La Porte, Quai Malaquais. Der Kellner ist so ungeschickt wie nur möglich. Oh, pardon. Aber was hat er denn nur? Warte, das ist noch nicht alles. Pardon, was hatten die Herrschaften bestellt? Pardon, ich hab's vergessen. Oh, pardon. Das wundert mich gar nicht. Ich kenne die Macht, die ich über manche Männer habe. Über die Neger zum Beispiel, die da näher kommen müssen, um mit mir zu reden. Wo ich auch bin. Das Kind im Weibe. Ihm zur Herrschaft über die sinnliche Wirklichkeit zu verhelfen, ist eine der Hauptaufgaben der Kunst. In jedem Menschen lebt ein mächtiges Verlangen nach immerwährender Kindheit, das seine Befriedigung fordert. In allem gilt es, den unbedingten Vorrang dessen zu festigen, was dem weiblichen System der Welt, im Gegensatz zu dem männlichen, angehört. Es gilt, den weiblichen Kräften zu vertrauen und keinen anderen. Alles, was das Weib vom Manne unterscheidet, soll gesteigert, ja mehr noch von einem jeden aufgenommen und als eigenes entfaltet werden. Gnädige Frau, ein paar Seidenstrümpfe sind kein Sprung ins Leere, ein Hirsch. Zuerst die Liebe. Das lässt sich alles regeln. Paris ist ein großes Dorf. Achten Sie auf das Feuer unter der Asche. Das Gebet des schönen Wetters. Bedenken Sie, dass die ultravioletten Strahlen ihre Pflicht getan haben. Kurz und schmerzlos. André! André! André! André! André! André! André! Du wirst einen Roman über mich schreiben. Ja, das weiß ich. Sag nicht nein. Gib acht. Alles verblasst und verschwindet. Von uns beiden soll etwas übrig bleiben. Und immer diese Hand. Immer diese Hand. Die Feuerhand. Immer diese Hand. Du bist gemeint. Immer diese Hand. Du bist es. Immer diese Hand. Ja, du. Immer diese Hand. Aber das macht doch nichts. Du wählst dir einen anderen Namen. Soll ich dir sagen, was für einen? Das ist sehr wichtig. Dein Name muss wie der Name des Feuers sein, denn immer kommt das Feuer wieder, wenn es sich um dich handelt. Die Hand auch, aber die ist nicht so wesentlich wie das Feuer. Ich sehe eine Flamme, die vom Handgelenk ausgeht, etwa so. Und sofort brennt die Hand und verschwindet im Nu. Du wirst einen Decknamen finden, auf Lateinisch oder Arabisch. Versprich mir das. Es muss sein. Verzeihen, mein Fräulein, könnten Sie mir einen Bleistift leihen? Hier, bitte. Ich wollte Madame Camille aufsuchen, aber leider ist sie nicht in ihrem Laden. Hier meine Karte. Danke. Madame Aubry Abrivard, Schriftstellerin, Rue de Varenne 20, dritter Stock, rechts. Heute, 11. Oktober, Madame Aubry Abrivard wird heute sehr spät nach Hause kommen, aber kommen wird sie bestimmt. Ich bin sehr schlechter Laune. Und Nadja hat sich schon wieder verspätet. Die Zeit ist tückisch. Die Zeit ist tückisch. Die Zeit ist tückisch. Die Zeit ist tückisch. Immer muss alles zu seiner Zeit kommen. Zwei Pasteten aus Sekt, Pökelfleisch der Antillen, ein Mixgrill mit gegrilltem Apfel, eine Cassata Neapolitain, eine Torte mit Bienen, zwei Parfaits mit flammendem Kaffee. Fräulein Solange. Ich hatte seit einiger Zeit aufgehört, mich mit Nadja zu verstehen. Im Grunde haben wir uns vielleicht niemals wirklich verstanden. Zumindest nicht, was die Selbstverständlichkeiten des Alltags angeht. Sie hatte sich ein für alle Mal entschlossen, dergleichen nicht zu beachten. Zeit und Stunde waren ihr gleichgültig. Sie machte keinen Unterschied zwischen den belanglosen Reden, die sie führte, und jenen anderen Aussprüchen, die mir so wichtig waren. Es kümmerte sie nicht, wie ich aufgelegt war und ob es mir mehr oder weniger leicht fiel, ihr die ärgerlichsten Zerstreutheiten durchgehen zu lassen. Zwölfter Oktober. Sie kommt recht spät. Ich mache den Vorschlag, hinauszufahren aus Paris. Wer hat die Gorgo getötet? Sag mir. Wer hat die Gorgo getötet? Sag mir. Wer hat die Gorgo getötet? Sag mir. Vous voulez pas me conduire dans la rue, monsieur? Schau nur. Sogar die Leute, die es sehr eilig haben, drehen sich nach uns um. Sie schauen nicht nach mir. Sie schauen nach uns. Sie können es nicht glauben. Das ist es. Sie staunen uns an wie zwei Wundetiere. So selten ist dieses Leuchten, das in unseren Augen steht. In deinen und meinen. Diese rasche Jagd nun hier ihr Ende findet? Jagd worauf? Ich weiß es nicht. Doch Jagd gewiss. Denn alle Mittel geistiger Verführung wurden aufgeboten. Nichts, nichts von dem, was mir als Licht gilt, ist vergessen worden. Da! Da! Da ist jemand hinter der Scheibe. Draußen vor der Tür. Ganz deutlich. Mit dem Kopf nach unten. Aber nein, nicht doch, Nadja. Beruhige dich. Wenn ich dir sage, da ist er wieder, da. Er hat die Mütze auf. Nein, das ist keine Erscheinung. Ich weiß genau, wann ich eine Erscheinung sehe. Schau doch hinaus, ich bitte dich. Ich kann mich nicht getäuscht haben. Ich habe ihn gesehen, Nadja. Ein Eisenbahnangestellter, der auf dem Wagendach lag. Hello there. Guten Abend. Ich liebe dich. Diese Männer kennen dich? Nein, aber es gefällt mir, wenn mir Unbekannte solche Komplimente machen. Ich mag das sehr gern. Monsieur le Commissaire? Nichts. Alle meine Nachforschungen waren bisher vergeblich. Die Großmutter! Was? Die Großmutter! Was ist? Was? Draußen im Vorzimmer! Man muss sich ihrer annehmen. Komm, Solange, hilf mir. Wir werden die Medikamentenschachtel aus dem Arzneischrank nehmen. An jenem Tag traf mich ein Faustschlag mitten ins Gesicht, dass das Blut herausspritzte. Das war in einem Separé des Restaurants Zimmer. Ich hatte mich geweigert, einem Mann zu Willen zu sein. Er war mir zu schmutzig. Ich hatte mehrmals um Hilfe geschrien. Ehe ich verschwand, ließ ich mir noch die Zeit, seinen Anzug mit meinem Blut zu besudeln. Schweig, so schweig doch! Diese Geschichte, die Nadja mir ohne jeden Grund am Nachmittag des 13. Oktober erzählte, war ganz danach angetan, mich auf immer von ihr zu entfernen. Ich weiß nicht, warum der Bericht dieses grässlichen Vorfalls ein solches Gefühl des unwiderruflichen Verhängnisses in mir hervorrief. Aber nachdem ich ihn gehört hatte, habe ich lange geweint. Und so heftig, wie ich es nicht mehr für möglich gehalten hatte. Ich weinte bei dem Gedanken, dass ich Nadja nun nicht mehr wiedersehen dürfte. Niemals. Ich könnte sie auch nicht mehr wiedersehen. Sie war sehr rührend in diesem Augenblick. Sie unternahm nichts, um meinen Entschluss rückgängig zu machen. Im Gegenteil. Ihre Tränen verliehen ihr die Kraft, mich noch darin zu bestärken. Als wir dann voneinander Abschied nahmen in Paris, konnte sie es doch nicht lassen, ihrem Lebewohl ein sehr leises, aber das ist doch unmöglich hinzuzufügen. Dennoch unternahm sie nichts, dass es nicht unmöglich wäre. Und dass es so war, das hing letzten Endes nur von mir allein ab. Mein Weib, dein Haar ein flackernder Holzstoß, deine Gedanken ein Wetterleuchten, deine Taille wie eine Sanduhr. Mein Weib, deine Taille eine Otter zwischen den Zähnen eines Tigers. Mein Weib, dein Mund wie eine Kokarde und ein Strauß von Sternen letzter Größe. Deine Zähne wie Spuren von weißer Maus auf weißer Erde. Deine Zunge wie Bernstein und Glas, die man reibt. Deine Zunge wie eine durchbohrte Hostie. Deine Zunge wie die Zunge einer Puppe, die ihre Augen auf und zu macht. Deine Zunge aus einem unglaublichen Stein. Mein Weib, deine Wimpern wie Kindergriffe, deine Brauen wie Ränder von Schwalbennestern. Mein Weib, deine Schläfen wie ein Schieferdach überm Treibhaus und wie beschlagene Scheiben. Mein Weib, deine Schultern wie Champagner und wie ein Brunnen mit Delfinenhäuptern unter dem Eis. Mein Weib, deine Handgelenke wie Zündhölzer. Mein Weib, deine Finger, Zufall und Herzass. Deine Finger, gemähtes Heu. Mein Weib, deine Achselhöhle wie Marmor und Äckern, wie Johannisnacht, wie Liguster und ein Nest von Skalaren. Deine Schultern wie Meerschaum und Gischt überm Stauwehr und wie Korn unter Mühlstein. Mein Weib, deine Beine wie Spindeln, die sich regen, ein Uhrwerk der Verzweiflung. Mein Weib, deine Waden wie aus Holundermark. Mein Weib, deine Füße wie Initialen. Deine Füße wie Schlüsselbunde zu Füßen trinkender Kalfater. Mein Weib, dein Hals aus ungegraubelter Gerste. Mein Weib, dein Busen ein goldenes Tal, wo man sich trifft im Bett des Gießbachs. Deine Brüste aus Nacht. Mein Weib, deine Brüste wie Meermaulwurfshügel. Mein Weib, deine Brüste ein Schacht von Rubinen. Deine Brüste wie eines Rosenelfen im Tau. Mein Weib, dein Leib, der sich auftut wie der Fächer der Tage. Dein Leib, eine riesige Klaue. Mein Weib, dein Rücken wie ein Vogel, der senkrecht entflieht. Dein Rücken quecksilbern, dein Rücken aus Licht. Dein Nacken wie abgeschliffener Stein und wie feuchte Kreide. Und der Sturz eines Glases, aus dem man trank. Mein Weib, deine Hüften ein Nachen. Deine Hüften wie ein Lüster und die Befiederung von Pfeilen. Und wie Federkiele der weißen Pfauen unmerklich sich wiegend. Mein Weib, dein Gesäß aus Sandstein und Asbest. Mein Weib, dein Gesäß wie ein Schwanenrücken. Mein Weib, dein Gesäß wie Frühling. Dein Geschlecht wie eine Schwertlilie. Mein Weib, dein Geschlecht wie ein Goldlager und wie ein Schnabeltier. Mein Weib, dein Geschlecht wie ein Spiegel. Mein Weib, deine Augen voll Tränen. Deine Augen wie veilchenfarbener Stuck und wie Kompassnadeln. Mein Weib, deine Steppenaugen. Mein Weib, deine Wasseraugen, aus denen man den Durst löscht im Kerker. Mein Weib, deine Augen wie Holz, das immer unter der Axt ist. Deine Augen in gleicher Höhe mit dem Wasser, in gleicher Höhe mit Luft und Erde und Feuer. Die Atmosphäre der Irrenanstalten ist derart, dass sie unweigerlich einen verheerenden Einfluss auf die Insassen ausüben muss. Und zwar genau in der Richtung, die sie infolge ihres geschwächten Geistes eingeschlagen hatten. Alle solche Internierungen sind Willkürakte. Ich vermag nicht einzusehen, was uns dazu berechtigt, ein menschliches Wesen seiner Freiheit zu berauben. Sie haben den Marquis de Sade eingesperrt, sie haben Baudelaire, sie haben Nietzsche eingesperrt. Das Verfahren, uns bei Nacht zu überrumpeln, uns die Zwangsjacke überzustreifen oder sich unserer auf andere Weise zu bemächtigen, ist auch nicht besser als das der Polizei, wenn sie uns einen Revolver in die Tasche praktiziert. Ich weiß, wenn ich verrückt wäre und seit einigen Tagen in einer Anstalt, so würde ich den ersten klaren Moment benutzen, um kaltblütig den ersten Besten, am liebsten aber den Anstaltsleiter selbst zu ermorden. Das hätte zumindest die Folge, dass man mich wie einen Tobsüchtigen in eine Einzelzelle sperrte. Dort hätte ich dann vielleicht meine Ruhe. Die konvulsivische Schönheit wird verhüllt erotisch sein, starr explosiv, Magie des Zufalls, oder sie wird nicht sein. Sie hörten Nadia Etoile von André Breton. In der Übersetzung von Friedhelm Kemp, Bearbeitung André Almuro, mit Brigitte Horney als Nadia, Heinz Klingenberg als Erzähler, Erik Schumann als Breton. Und mit Walter Andreas Schwarz, Ursula Langrock, Robert Rathke, Hans Bernhard, Ernst Ehlert, Wilhelm Kürten, Friedrich von Bülow, Henriette Peters und vielen anderen. Regie Jean-Jacques Vierne und Marcel Wall. Technische Realisation Franz Wagner und Erla Büchler. Produktion SWF mit dem NDR 1959.